Über das aktuelle Berlinale-Programm haben wir heute schon gesprochen hier in Studio 9. Tatsächlich startet an diesem Donnerstag ein Film in den deutschen Kinos, der vor 2 Jahren auf der Berlinale seine Premiere feierte. Damals war der chinesische Animationsfilm Have a Nice Day ein Geheimtipp. Und Anke Lewecker hat den Werdegang dieses Films verfolgt. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Jahre von Premiere bis Kinostart, das scheint eine ziemlich lange Zeit zu sein. Was hat da so gedauert? Ja, das könnte mit der Zensur zu tun haben. Als vor 2 Jahren der Film lief, mussten chinesische Filme noch nicht dieses offizielle Zertifikat haben. Danach im März mussten sie das haben. Wenn nicht, machen sich Filmemacher als auch die Produktion strafbar, wenn sie ihre Filme auf internationalen Festivals zeigen. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Verkäufe. Und der Film musste dann erstmal auf sein offizielles Zertifikat warten. Und das hat eben so lange gedauert. Animationsfilme nehmen uns gerne mit in fremde, in fantastische Welten. Worum geht es hier? Ja, unter dem Deckmäntelchen des Film Noir, der schwarzen Komödie, wird hier ein Sittenbild der chinesischen Gesellschaft porträtiert oder besser gesagt skizziert, weil es ja ein Animationsfilm ist. Und ich musste immer an die Filme der Coen-Brüder denken. Da sitzt man ja auch kopfschüttelnd im Kinosessel und denkt sich, was tun sich denn Menschen für eine Tasche voller Geld an? Hier geht es auch um eine Tasche voller Geld, die wechselt ständig Besitzer und Besitzerinnen. Das ist so ein sehr lakonischer, blutiger Reigen. Und das gibt dann gleichzeitig so einen Querschnitt der chinesischen Gesellschaft. Da hat man mal den Mafiosi, der immer über Konfuzius nachdenkt. Dann hat man müden Auftragskiller. Dann hat man Männer und Frauen, die auch so ein Stück von dem kapitalistischen Sahnekuchen abhaben möchten. Und die Raffgier, die uns Menschen ja so zeitlos innewohnt, trifft hier auf die chinesische Gegenwart. Wie sieht denn die Animation aus? Wie ist der Film gezeichnet? Ja, das ist so hyperrealistisch, dass immer so bestimmte Details hervorgehoben werden. Also wenn man dann im Restaurant sitzt, dann dampft auch mal richtig schön die Suppe, dann würde man am liebsten mitessen. Wenn man dann in den Wohnungen ist, dann haben diese Wohnungen so was Karges, dass man spürt, das ist noch so ein uneingerichtetes Leben. Und dann, wenn es um die Gewalt geht, ein Messer und ein Bluttropfen erzählt dann ja schon eine ganze Menge. Aber durch das Comichafte blitzt eben auch so eine Gewaltbereitschaft heraus, die sicher aus einer Gegenwart kommt. Und was mir auch gefallen hat, es ist immer nur eine bestimmte Bewegung animiert und der Hintergrund ist häufig still. Also man sieht Kräne, die bauen aber nicht. Und dadurch hat man das Gefühl, es gibt auch so einen Stillstand. Also der Film ist vielleicht auch ein bisschen eine Metapher für eine Gesellschaft, die Biografien ihrer Menschen nicht mehr von der Wiege bis zur Bahre regelt, aber wo die Menschen doch immer noch Marionetten eines Systems sind. Und wenn man sich dann die Geldscheine anschaut, wer ist drauf? Immer noch Mao. Wer keine Animationsfilme mag, dem ist vielleicht mit einem Biopic geholfen. Frühes Versprechen thematisiert das Leben von Romain Gary, geboren in Russland, verstorben in Frankreich und bis heute der einzige Autor, dem es gelingt, gleich 2-mal den renommierten Prix Goncourt zu gewinnen. Der Film erzählt jetzt sein besonderes Verhältnis zur Mutter. Was ist das für eine Mutter-Sohn-Geschichte? Ach, wir kennen doch alle den Spruch, tu's doch für mich. Und dieser junge Mann, dieser Sohn Sie ist hören damit, mich tief atmen. Ist da wirklich mit groß geworden. Und wenn man es eben nicht getan hat, hatte man ein schlechtes Gewissen. Und hier bekommt man es mit einer Biografie zu tun, die eigentlich die ganze Zeit dem schlechten Gewissen wegrennt. Weil die Mutter, gespielt von Charlotte Gainsbourg, hatte so hohe Ansprüche an sich selbst, die sie nicht erfüllen konnte. Sie wollte Schauspielerin werden, das hat nicht geklappt. Deshalb projiziert sie jetzt alles auf den Sohn. Und der Film ist eigentlich so eine Art Rückblende. Also mittlerweile ist der Schriftsteller verheiratet und er ist ein Hypochonder. Die Frau muss ihn ins Krankenhaus bringen und dann entdeckt sie eben diesen autobiografischen Roman. Also wir haben diese Ich-Erzählung, hören immer die Stimme und Erinnerungen haben ja schon immer was Überhöhtes, Stilisiertes. Und deshalb kriegt man das hier so mit, dass auch in diesen Situationen immer was Absurdes rausgefiltert werden soll. Er ist unmusikalisch, soll Musiker werden, er soll Tänzer werden, ist aber ungelenk. Aber er hat schriftstellerisches Zeug, da muss er direkt der neue Victor Hugo werden. Und wenn ich das so erzähle, dann bekommen Sie das ja schon direkt mit, hat der Film auch so eine gewisse Redundanz und ist eine Nummernrevue. Wenn wir den Leben nacherzählen, die haben ganz gerne einen sehr klassischen Look. Ist das hier auch so? Das ist sehr kostümig, sehr Ausstattungskino. Wenn es dann nach Südfrankreich geht, ist der Himmel schön blau. Im Krieg ist es dann alles schön dunkel. Also wer das mag, kann sich das gerne anschauen. Ich finde, das ist sehr traditionelles Kino. Anke Lewecker über die Filme der Woche, Frühes Versprechen und Have a Nice Day. bei der ab heute in den deutschen Kinos Animationsfilm oder Biopic. Sie haben die Wahl.